Abschnitt 15 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 8: Die Nordfriesischen Inseln, Teil 2. 18 Kilometer nördlich von Westerland zeigen sich auf einer grünen Oase die Häuser der kleinen Ortschaft List, im Westen von gewaltigen Dünenzügen geschützt, im Norden und Osten von den Wellen des Wattenmeeres bespült, das hier als tiefe Bucht in die Nordspitze der Insel eingreift und der Königshafen genannt wird. Derselbe muss einst eine immerhin beträchtlichere Tiefe gehabt haben, denn im Jahre 1644 lagen darin die verbündeten holländischen und dänischen Flotten, welche Christian IV. Von Dänemark angriff und schlug. In der Gegenwart ist der Königshafen mehr und mehr versandet. Am Ufer des Wattenmeeres selbst hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ein Bootshaus erbaut. Und ganz dicht dabei liegt, vom Sande schon halb überdeckt, das Wrack eines größeren Fahrzeugs, das hier gestrandet ist. Das äußerste Nordende der Insel wird von der sandigen Halbinsel Ellenbogen gebildet, welche zwei 18 und 20 Meter hohe Leuchtfeuer trägt, der Ost- und der Westleuchtturm. Wichtige Orientierungspunkte für die in das List der Tief einsegelnden Schiffe. Den Rückweg von List nehmen wir längs des Wattenmeeres und haben nun die Gelegenheit, die zahlreichen Vögel aller Art, als Möwen, verschiedenerlei Enten, Strandläufer, Eidergänse, Seeschwalben, Kiebitze und so fort zu beobachten, welche die weiten Dünenketten und die dazwischen gelegenen Täler bevölkern. Im Frühjahr wird hier zuweilen eifrig nach Möweneiern gesucht und die bewaffnete Staatsgewalt der Insel hat mehr als genug zu tun, um die Nester dieser Vögel vor der Ausraubung beutegieriger Eiersucher zu schützen. In verflossenen Jahren, bevor das Eiersammeln verboten war, sollen jährlich an 50.000 Stück davon in den Lister Dünen aufgelesen worden sein. An der Vogelkoje, welche sich auf unserem Wege befindet, sie soll die älteste auf den nordfriesischen Inseln und schon im Jahre 1767 hergestellt worden sein, gehen wir nicht vorbei, ohne nicht auch einen Blick hineingeworfen zu haben. Es ist, wie auch alle übrigen Einrichtungen dieser Art, ein viereckiger Teich von dichtem Gebüsch, das aus Weiden, Eschen, Pappeln und anderen Bäumen und Gesträuchen besteht, umgeben und an jedem Ende mit einem immer enger werdenden und schließlich mit Netzen überspannten Kanal einer Pfeife versehen. Gezähmte Enten verschiedener Art locken die Wilden an, die in die Pfeifen und von da in die Netze geraten und dort ergriffen werden. Bis 150 Vögel sind auf ein einziges Mal in einer solchen Vogelkoje gefangen worden, deren es auf Sylt, Amrum und Föhr zusammen 11 gibt. Im Jahre 1887 wurden auf diesen drei Inseln zusammen etwa 56.000 Stück Enten in den Vogelkojen gefangen. Einen nicht minder guten Einblick in das Tierleben des Wattenmeeres gewährt uns ein zur Ebbezeit von List nach Kampen oder umgekehrt unternommener Spaziergang. Da liegen leere Gehäuse des Wellhorns, dort ein wabenpäckchenartiges Gebilde, die leeren Eischalen dieser Schnecke, Buccinum undatum linnae. Und hier hat ein seltsames Tier, der Einsiedlerkrebs, Pagurus bernhardus linnae, seinen nackten Hinterleib zum Schutze in ein leeres Wellhorn gesteckt. In den von der Flut zurückgelassenen Wassertümpeln wimmelt es von kleinen Nordseekrabben, Krangon vulgaris Linné, welche die Watten bevölkern und hier in Menge gefangen werden. Dichte Haufen von Muscheln aller Art, so Cardium pecten, und vor allem die Miesmuschel, Mytilus edulis, haben die Wellen auf dem Lande aufgetürmt, und dazwischen lagern zahllose Leichen von Quallen, welchen der Rückzug des Wassers das Leben gekostet hat. Hier und da trifft man auch auf Fische, die sich nicht rechtzeitig mit den Wellen auf und davon gemacht haben, und häufig auf leere Austernschalen, welche die Wogen von den im Wattenmeere vorhandenen Austernbänken losspülten. Die Befischung dieser letzteren hat in vergangenen Zeiten den Bewohnern des Wattenmeeres reichen Erwerb gebracht. Seit 1587 hatte Friedrich II. Von Dänemark ihre Ausbeutung als ein Recht der Krone in Anspruch genommen, und vom 1. September bis zum Mai wurde der Fang dieses Schaltieres betrieben. Im Jahre 1746 betrug die von den Pächtern des Fangrechtes zu erlegende Summe noch 2000 Taler. Im Jahre 1879 mussten Hamburger Herren 163.000 Mark dafür zahlen. Die Austernbänke, deren es in Sylt etwa 11 gibt, liegen am Rande der tiefen Rinnen des Wattenmeeres. Ihre Ergiebigkeit ist aber allmählich immer geringer und geringer geworden, indem man dieselben zweifelsohne zu stark ausgebeutet hat. So ist denn im letzten Jahrzehnt ihre Befischung ganz und gar eingestellt worden. Doch sorgen die Austernzuchtanstalten bei Husum einigermaßen für Ersatz dieses Leckerbissens, den schon anno 1565 der ehrsame Johannes Petreus, Pastor zu Odenbüll auf Nordstrand, vor ein Fürstenessen geachtet. Allerdings ist auch hier die Nachfrage größer als die Produktion. Und meist sind schon im Januar keine Husumer Austern mehr zu haben. Noch im Anfang des 19. Jahrhunderts kosteten 1000 Stück Austern an der Westküste Schleswig-Holsteins eine Mark. In den letzten Fangjahren war der Preis schon auf 40 bis 50 Mark gestiegen und dürfte in Zukunft ein beträchtlich höherer werden, falls der Austernfang hier wieder aufblühen sollte. Im Dezember des verflossenen Jahres galten 100 Stück Husumer Austern an Ort und Stelle 18 Mark. Auch Seehunde leben im Wattenmeere und die Jagd auf diese klugen, den Fischgründen aber äußerst verderblichen Tiere, wird von den Badegästen auf den nordfriesischen Inseln nicht selten als Sport geübt. Jährlich sollen am Sylter Strande etwa 100 Stück davon geschossen werden. Von Kampen aus schlagen wir den Weg über das Heidedorf Braderup nach Munkmarsch ein, der heutigen Landungsstelle für den Schiffsverkehr mit Sylt, nachdem der frühere Hafen der Insel bei Keitum im Laufe der Jahre so versandete und verschlickte, dass er seit 1868 nicht mehr benutzt werden konnte. Mehrere Dampfer halten die Verbindung Sylts mit dem Festlande einige Mal am Tage aufrecht. Außerdem ist das Eiland aber auch noch von Hamburg aus auf dem direkten Seewege zu erreichen, und zwar dreimal wöchentlich über Helgoland, täglich aber für die aus dem Westen Deutschlands kommenden Reisenden über Bremerhaven, Helgoland, Wieg. Jedoch derart, dass die Passagiere zur Fahrt auf dem Wattenmeere selbst auf kleinere Dampfer übersteigen müssen. Für denjenigen, welcher die Seekrankheit fürchten sollte, ist die Reise über Heuerschleuse immer das geringere Übel, wenn auch dabei die Gefahr, Ägier opfern zu müssen, nie ganz ausgeschlossen ist. Von Munkmarsch führt eine 4 Kilometer lange Kleinbahn nach Westerland. Am Panderkliff vorbei lenken wir unsere Schritte nach dem freundlichen Keitum, einem etwa 870 Einwohner zählenden hübschen Orte mit freundlichen Häusern, netten Gärten und schönen Bäumen in denselben, ein sonst für Sylt mit seinen baumlosen Heiden und wenigen vom Winde im Baumwuchse gedrückten Hainen ziemlich seltener Anblick, den wir nur an den vor dem Westwinde geschützten Stellen der Ostseite des Eilandes genießen können. Keitum hat eine schöne, dem heiligen Severinus geweihte Kirche, deren hoher Turm den Schiffern des Wattenmeeres als Merkzeichen gilt und ist das Kirchdorf für Archsum, Tinnum, Kampen, Braderup, Wenningstedt und für Munkmarsch. Hier ist der berühmte schleswig-holsteinische Patriot Uwe Jens Lornsen geboren, dem sein Heimatdorf ein hübsches Denkmal gesetzt hat, und hier befindet sich auch das Sylter Museum, eine Gründung des Verstorbenen und um die Geschichte der nordfriesischen Inseln sehr verdienten Lehrers C.P. Hansen. Wenige Kilometer von Keitum treffen wir das niedrig gelegene Dorf Archsum mit den Resten eines alten Burgwalles an, der Archsumburg, welche vom Volksmund dem Zwingherrn Limbeck zugeschrieben wird. Das Dorf hatte unter der Sturmflut von 1825 viel zu leiden. Wenn wir von hier aus unsere Wanderung ostwärts ausdehnen, so betreten wir schon nach kurzer Zeit die hufeisenförmig angelegte Ortschaft Morsum mit ihrem bleigedeckten und turmlosen Gotteshause. Über das uns schon bekannte Morsum-Kliff steigend, statten wir noch dem östlichsten Punkte Sylts, Näs Odde oder Nösse, einen kurzen Besuch ab. In Näs Odde befindet sich eine Eisbootstation, die wir etwas näher kennenlernen wollen. Wenn nämlich bei eintretendem starken Froste das Wattenmeer sich mit Eis überzieht, nicht mit einer zusammenhängenden Decke, sondern mit unzähligen, von den Wellen und den Strömungen stetig übereinander geschobenen Eisschollen, die zuweilen zu eisbergähnlichen mächtigen Bildungen werden, so hört die gewöhnliche Postverbindung der nordfriesischen Inseln vermittels der Postfahrzeuge und Dampfer auf, und das Eisboot tritt an ihre Stelle. So gelangt dann die Post, zuweilen mit recht unliebsamem Aufenthalt von 13 bis 14 Stunden, an ihr Ziel. Wenn die Eisdecke die nötige Festigkeit erlangt hat, um Pferde und Gefährt zu tragen und ein zusammenhängendes Ganzes bildet, dann kommt wohl auch der von Rossen gezogene Schlitten zur Postbeförderung in Betracht. Im Winter 1899 bis 1900 sind zwischen Ballum und Römm in jeder Richtung 26 schwierige Eisfahrten verrichtet worden, zwischen Rodenäs und Näs Odde 28 ebensolche, zwischen Husum und Nordstrand 18 und so fort. 9 Kilometer südwärts von Westerland grüßen uns die wenigen Häuser von Rantum, dem südlichsten Dorfe auf der Insel, vor Zeiten ansehnlich und wohlhabend, aber durch die Fluten und die landeinwärts wandernden Dünen zu einem der ärmsten Dörfer herabgesunken. Die im Jahre 1757 aufgeführte Kirche Rantums, deren Vorgängerin schon einmal wegen Gefahr der Verschüttung durch die Sandberge abgebrochen werden musste, war bereits 1802 zur Hälfte von den Dünen bedeckt und musste ebenfalls wieder abgerissen werden. Am 18. Juli 1801 bestieg der Prediger zum letzten Mal die schon vom Sande umgebene Kanzel. Auch die alte Rantumburg, auf welcher in den ältesten Zeiten die Sylter ihre Landtage abhielten, ist jetzt vom Sande begraben. Bei anhaltendem Ostwinde sollen die Spuren vergangener Dörfer, Kirchen, Wohnstellen und Brunnen draußen im Wasser vor Rantum noch deutlich zu erkennen sein. Eine nicht minder großartige Dünenlandschaft als der Nordflügel der Insel aufweist, zeigt auch deren südliches Ende das bei Hörnum in einer Art Hochstrand endigt. Dass Sylt einen verhältnismäßig geringen, nur in geschützter Lage gedeihenden Baumwuchs hat, einige Gehölzpflanzungen, die jedoch auch an Verkrüppelung durch den Westwind leiden, sind der Viktoriahain und der Lornsenhain im Zentrum der Insel, das wurde schon angedeutet. Die Flora bietet aber sonst allerlei Interessantes und Schönes. Und als besonderes Kuriosum wird angeführt, dass alpine Formen von Enzian darunter sind. In verflossenen Jahrhunderten hatten die Sylter, wie auch die Bewohner der anderen nordfriesischen Inseln, ihre besondere Tracht, die in der Gegenwart ganz und gar abgekommen ist. Die Weiber aber, so hat in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Herr Erich Pontoppidan in seinem Theatrum Daniae gemeint, distinguieren sich durch ihre lächerliche Kleidung am allermeisten. Ihre Haare tragen sie ganz lang herabhangend und zieren einen jeden Zopf mit verschiedenen messingen Ringen, Rechenpfennigen und dergleichen Possen. Ihre Wämse sind weit und bestehen aus lauter Falten, und ihre Röcke sind gar nicht nach der Ehrbarkeit eingerichtet, indem sie kaum bis über die bloßen Knie hinunterreichen, gleich wie vormals an denen spartanischen Weibern, denen sie sich auch an Mut und Herz gleichen. Die Bevölkerung Sylts zählt gegenwärtig etwa 4000 Seelen. Die Zahl der im Jahre 1899 in Westerland und Wenningstedt zusammen anwesenden Kurgäste betrug 12.695, im Jahre 1890 nur erst 7.300. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Klaus Missfeld.